Unter der Überschrift Eine Anklage über die schrecklichen unmenschlichen Verbrechen des südkoreanischen Regimes gegen Menschenrechte veröffentlichte das Institut für die Wiedervereinigung des Vaterlandes am 1. Juli ein Dokument über die Menschenrechtsverletzungen durch das Bakuna-Regime. Darin wurden angeprangert, politischer Terror, der die Reformdiktatur übertrifft, beispiellose böse Erdrosselung der Demokratie, extreme Verschlechterung des Volkslebens, Verwandlung Südkoreas in eine äußerst instabile Gesellschaft, inhumane Diskriminierung der schwachen Schichten der Gesellschaft, Duldung der Menschenrechtsverletzung durch die USA und Japan und weitere Verbrechen, die die südkoreanischen Behörden für die Auseinandersetzung mit Landsleuten begangen haben.